Der Filmkritiker Jörg Taschmann ist bei mir im Studio und über drei neue Produktionen, die am Donnerstag in den Kinos starten, wollen wir jetzt reden. Der erste Film, über den wir sprechen, heißt State of Play, im Deutschen Stand der Dinge. Es ist ein amerikanischer Film, der von Kevin MacDonald gedreht wurde. Die Hauptrolle hat Russell Crowe übernommen. Er spielt einen Journalisten. Was hat er zu tun? Also es geht um einen Politskandal, ein relativ smarter, auch sehr erfolgreicher und engagierter junger Politiker, der ja einem großen Korruptionsskandal auf der Spur ist. Und zwar geht es darum, dass die amerikanische Regierung Outsourcing betreibt, und zwar die Homeland Security, also auch die Armee und sowas ein bisschen aussortiert, und Privatarmeen eine immer wichtigere Rolle spielen in Amerika. Das ist interessanterweise etwas, was in amerikanischen Serien auch in letzter Zeit stattfindet. Es scheint also eine echte Bedrohung dazu geben. Und dieser junge, smarte Politiker wird aber damit konfrontiert, dass die Frau, die für ihn die meisten Recherchen gemacht hat, plötzlich stirbt. Wahrscheinlich war es Mord oder war es Selbstmord. Und dann stellt sich noch heraus, er hatte eine Affäre mit ihr, obwohl er natürlich verheiratet ist. Und wird dadurch natürlich diskreditiert, und dadurch wird natürlich von dem eigentlichen politischen Skandal letztendlich auch abgelenkt. Und Russell Crowe wiederum ist ein alter Studienkollege von ihm. Einerseits ein Journalist, der wirklich politische Skandale aufdeckt, aber hier in diesem Fall eben auch so ein bisschen befangen ist und diese Gratwanderung machen muss, was ist hier die wirkliche Story. Und es ist, das ist auch das Schöne an diesem Film, das heißt Washington Globe, gemeint ist natürlich die Washington Post. Es ist so ein Film, der nochmal zeigt, wie Printjournalismus eigentlich funktioniert im Computerzeitalter. Und es ist auch so ein Abgesang letztendlich auf das, was Medien sind, weil ja gerade in den USA sehr viele Printmedien auch wirklich davon bedroht sind, im Zuge der Wirtschaftskrise einfach auch zu verschwinden. Haben noch ein paar mehr starke Schauspieler Auftritte in diesem Film? Ja, die große Chefin von Russell Crowe, Helen Mirren, die das wieder wunderbar zickig über die Bühne bringt, aber trotzdem mit viel Charme. Und Ben Affleck, der spielt eben diesen smarten Politiker. Es ist ein schön gemachter, altmodischer Politfilm, Journalistenfilm, bisschen auch wie die Unbestechlichen damals mit Robert Redford. Allerdings finde ich, dass er zum Schluss mal wieder den ein oder anderen dramaturgischen Schlenker zu viel hat, dadurch dann auch sehr viel von der Kritik wieder wegnimmt. Das ist eine Unart im Hollywood-Kino heutzutage, dass man meint, man müsse den Zuschauer am Schluss noch mit einer ganz besonderen Wendung überraschen, sich aber letztendlich damit keinen Gefallen tut. Der nächste Film, den Sie vorstellen, Jörg Taschmann, hat einen englischen Titel, wurde aber in Österreich produziert. Contact High. Regisseur ist Michael Glavogger. Kennt man den schon? Den kennt man schon. Der hat hauptsächlich Dokumentarfilme gedreht, wie Working Man's Death, aber hat auch vor Jahren mal eine sehr schräge, schwarze Komödie wie Slumming gedreht. Nun muss man wissen, österreichische Komödien, die sind special. Da gibt es in Deutschland auch dieses berühmte Nord-Süd-Gefälle, also in Bayern und in den südlichen Bundesländern, da laufen die noch einigermaßen. Je weiter nördlich man kommt, umso weniger Leute können mit diesem Humor was anfangen. Das wird bei diesem Film ganz genauso sein. Allerdings ist das ein Film, der eigentlich nur eine Geschichte erzählt von zwei Depperten, die eigentlich eine Imbissbude haben. Der eine heißt Wurst, der andere heißt Durst, und die werden nach Lodz, nach Polen geschickt und sollen da eine mysteriöse Tasche abholen, und dabei geht dann irgendwie alles schief. Verfolgt werden sie von einem schwulen Automechaniker, den Detlef Buck sehr witzig verkörpert, und so einem Alt-Hippie, der auch total daneben ist. Und irgendwie hat man das Gefühl, es geht da sehr viel um Drogen, um halluzinatorische Mittel. Man hat aber auch das Gefühl, dass die alle bekifft waren, wie sie diesen Film gedreht haben. Und wenn man nicht in irgendeinem Rauschzustand ist, weil die Handlung gibt es im Prinzip nicht, die habe ich jetzt nur mal versucht, so ein bisschen zu skizzieren, dann ist man bei diesem Film schnell auch ein bisschen ernüchtert. Also entweder man lacht die ganze Zeit durch, sowas gibt es. Ich habe den Film auch in der Preview gesehen, da gab es durchaus auch Amüsierte, oder es bleibt da seltsam distanziert sitzen und langweilt sich dann ab einem gewissen Punkt. Ich habe mich dann irgendwann angefangen zu langweilen, obwohl es immer mal wieder einen komischen Moment gibt. Und nun der dritte Film, der kommt aus Frankreich und startet unter dem englischen Titel I Dreamt Underwater. J'ai rêvé sous l'eau ist der französische Originaltitel, und das können wir übersetzen. Also ich träumte unter Wasser. Was passiert denn da? Auch das ist irgendwo ein Film, der in so Rauschwelten abdriftet. Letztendlich wird die Geschichte erzählt von einem jungen Musiker, Antonin, der sich in einen Mann verliebt, der an einer Überdosis stirbt, dann praktisch ja erstmal abdriftet in Selbstzerstörung, in sexuelle Eskapaden, sich plötzlich prostituiert, eine junge Frau kennenlernt, von der er meint, sie würde ihn jetzt retten und das sei nun die große Liebe, stellt sich dann aber bei ihr heraus, sie hat auch selbstzerstörerische Neigungen, nimmt auch Drogen, hängt auch an der Nadel und letztendlich ist auch hier die Handlung ein bisschen ein Alibi, um unglaublich viel Sex zu zeigen. Das sind streckenweise auch Szenen, gerade wenn es um Männerliebe geht, die wären vor Jahren noch unter Pornografie gelaufen, da hat das Kino ja ein bisschen aufgeholt, da traut man sich heutzutage mehr, aber irgendwie ist es auch ein Film, der sehr viel mehr behauptet, als er letztendlich einhalten kann und der auf einer formellen Ebene durchaus suggestive Wirkung hat, aber irgendwie so ganz richtig nicht funktioniert. So bleibt von 3 Neustarts nur eine Empfehlung, das wäre dann wohl State of Play im deutschen Stand der Dinge von Kevin MacDonald mit Russell Crowe, Ben Affleck und Helen Mirren. Jörg Taschmann hat uns die Filme vorgestellt, morgen starten sie in den Kinos und weiter geht es hier bei Fazit. Nun mit Musik von Watershed, Future Sunshine.